ich hab's nicht gemerkt, ey. Also, das Ding ist, bei dir, du nimmst das einfach so auf, ne? Du bearbeitest jetzt für mich. Also, wenn du Husten hast, dann drückst du kurz auf Pause, rufst du und machst weiter, ne? Aber ich kann mir vorstellen, bei so, einer Geschichte, zum Beispiel über diese, armen Borg, die das so schon erwischt hat, da ist immer so ein Abschwung, aber ganz schnell mal in eins durch, ne? Und da gibt es keine Schritte. Da, ich meine, du gehst zwischendurch alle rauchen, ne? Räumst du dann schon mal ein bisschen auf und, da ist viel, ich sag mal, da ist wenig Raum für Luft. Also, du kannst dich einfach, und du machst ja auch nichts. Du bist ja nicht so, dass du irgendwie Notizen hast oder irgendwie Konzept, ne? Oh ja nicht. Weil ich erlebe das so. Weil, ja, das wurde jetzt voll gezeigt gesehen, wie diese erklären, wie man so eine Serie macht, dass man das Timing hat, Probleme, dass da irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Ja. Sowas gibt es halt bei mir nicht. Bei mir erlebe ich das so und dann muss ich damit zurande kommen. Wenn da was schief läuft, dann ist das schief gelaufen. Ja, bei mir ist das ja nicht so, dass ich mir das ausdenke, sondern ich lebe das so. Und wenn dann halt, was weiß ich, was schief geht, dann ist das schief gegangen. Das ist doof. Ja, normalerweise kann ich das. Also, das ist eigentlich kein Problem. Das ist ja auch immer alles geklappt. Weil das ist ein Teil des Problems. Gerade bei so Szenen, es gibt ja keine Stille oder so, ne? So. Zum Beispiel so ein Dialog wie jetzt hier, den musst du dir eigentlich nicht ausdenken, sondern was erlebst du oder so, ja? Ja. Und jetzt denkst du dir gerade so, das erlebst du das ist. Ja. Weil ich meine, so ich sag mal so, nach 12 Stunden Dauerdialog könnte ich mir vorstellen, dass man da so eine gewisse Unsicherheit bekommt, wie lange das noch so gut geht. Weil ich, wenn das da einschläft, also ich bemühe mich wirklich, also dann auch die Nacht immer durchzustarren. Das kommt schon mal vor, dass ich so eine Nacht durch erzähle, aber es ist ja nicht so, dass es dann langweilig ist. Meist sind die Nacht doch ja oft geil, aber ich habe auch immer nicht so viel Nacht. Also ich muss ja auch gerade, dass ich schlafen kann, aber ich muss ja auch schlafen. Aber. Weil mir ist aufgefallen, dass die Nacht mir lassen sich noch so ein bisschen in Ruhe und dann liegst du da nicht so rum und denkst vor sich hin und machst gar nichts. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie, ich sag mal, echtes Personal Anspruch zu nehmen, dann ist es schwierig. Ja. Ich finde es eigentlich schwierig vor, mir so eine Story in Echtzeit auszudenken, so als würde sie gerade wirklich passieren. Ja, das irgendwie müssen ja so magisch werden. Ja, zum Beispiel, indem man so viel sowas hat wie ein Storyboard oder Notizen. Ja, brauche ich nicht. Das ist so auch. Und wie machst du das mit den Timings? Ja, das Ding ist natürlich auch schon, ich glaube, intern so, ich habe gesagt, ich hab halt diese Norden. Und, dann mache ich bei denen eine Anfrage. Ich muss zum Beispiel notieren, schaue ich das zu jenes und zeige mir den und dann kann ich das. Also normalerweise, das ist halt eine spezielle Informationsstruktur, die ich dann wahrnehmen kann und dann kann ich das umsetzen. So mache ich es so meistens. Die Norden, also dieses Fernreizzeug, hat, sagen wir, meistens eine Zauberkräfte. Nein, das ist. Ich sage, es wirkt wahrscheinlich schon aussehen wie der Roboter. Die haben irgendwie so die Möglichkeit, dir Informationen zukommen zu lassen, die du interpretieren kannst, aber ja, es ist nicht einfach so ein Text, den du reingereicht bekommst, weil das wäre doof, ne? Da könnte man dann einfach auf die Idee kommen, sich zu überlegen, weil ich sag mal, für einen physikalischen Hintergrund ist das schon ziemlich krass. Ja. Und was regt dich gerade am meisten? Ich habe gestern 4 Stunden Platz verloren. Also ich glaube, einmal habe ich 3 Stunden verloren, einmal 1 Stunde einmal nicht den Aufnahmeknopf gedrückt, dann war mal 2 Stunden das Mikro auf, das ist so frustriert, ne? Wenn du so nach 2 Stunden merkst, oh scheiße, das Headset war abgeschaltet. Da wächst man auch nur so Frust auf, ne? Gerade so, wenn du dich so eingewöhnt an dieses Mikro-Ding ist, ne? Ja, das dann erst zum anderen Thema sofort wegklingt, ne? Normalerweise, ich spreche die Texte so und hoffe dann, dass ich nochmal ein Geheimnis so habe und notiert. Bis ich dann irgendwie gestern so dachte, mach das doch einfach mal, was für ein Headset. Hol ich mir so einen kleinen Mikrofonmischschneider und dann schneide ich es nochmal mit. Ich meine, ich habe ja ein logisches Headset, ein G35. Ja, die Qualität ist leider nicht, also kommt doch nicht ins Text, ne? Und das Mikro ist auch nicht so gut, dass ich dafür wirklich eine High Audio brauche. Mein Internet ist halt sehr langsam und ich habe einfach eigentlich auch nicht die Möglichkeit, jetzt bessere Tonspuren zu machen, weil es geht aber nicht. Ich habe einfach so langsam das Internet, also da schon diese 3,5 Megabyte, das ist schon ziemlich an der Schmerzgrenze vielleicht. Ja. Und jetzt App-Tipps und so, also das habe ich ja erzählt, ihr könnt mich natürlich theoretisch auch anrufen oder sonst etwas machen, aber im Normalfall, so die gängigen Gesprächsthemen kann ich auch so erledigen, ohne irgendwelche direkte Kommunikation. Ist für mich das einfach, weil das Problem ist, jetzt kommt wahrscheinlich ganz der Redakteur, dass er jetzt physikalisch ins Detail gehen müsste, wie solche Informationsstrukturen verwendet werden, weil eigentlich gibt es so bestimmte Sprachstile, die kann man raushören. Also häufig würde man wahrscheinlich merken, dass man verschiedene Arten von Informationen vermeidet. Aber er neigt dazu, das dann auch im Detail zu erklären, wo jetzt die Einschränkungen sind und warum bestimmte Sachen gar nicht gehen und andere Sachen ganz einfach sind. Jetzt hast du ja auch bei Zahlen, das sind gefühlte Zahlen, also deswegen ich sag halt, dass die nennen das also bei uns halt, das ist eine skalare Währung. Das heißt also, sie überweist einen Betrag, aber das geht nach dem Gefühl, das heißt, du weißt gar nicht, wie viel Geld das wirklich ist. Du ziehst praktisch diese Geldbetrag in die Länge, so, dann bist du in der Summe, und dann merkst du, wenn jemand, ich sag mal, einen bestimmten Punkt der Zufriedenheit erreicht hat. Ob das jetzt ein bisschen zu viel ist, oder knapp, oder man spricht dieser Motor ab, und sagt man so, ich brauche hier 20%, no. Ja, dann kriegst du nur 40%, das ist nicht so gut. Ja, einigen sind irgendwie auch 85, dann sind wir uns beide okay. Es geht meistens ganz zügig. Also zumindest bei normalen Geschäftspartnern kriegen wir immer eine Möglichkeit, also eine Lösung, dass es für beide ein relativ entspanntes Verhandlungsgeschäft ist. Also wir machen uns da auch nicht keine, wir werden das. Ja, skalares Geld, ja. Ja. Das ist eine von irgendwelchen Alienbanken verwendete telepathische Überweisungsmethode, ja? Ja. Okay, eine telepathisch verwendete Überweisungsmethode. Das ist natürlich doof, ne? Das relativ schwierig ist, da aber die Beträge abzuschätzen. Gerade wenn man das noch nicht lange macht, ist das schwierig, da so, ich sag mal, Beträge zu kriegen. Das so wird, man braucht ja Connections. Das heißt, man muss ja, also, auf telepathische Mittel, wo habe ich jemanden, der die Sachen zu welcher Art von Preis verkaufen kann? Also, ja, du kaufst Sachen. Das, zum Beispiel das Ding ist, alle Arten von Materie, Transport sind unheimlich teuer, das heißt, alles rund um Information und ich sag mal, alles, was gut zu tragen ist, ist in der Regel billiger. Also, sowas hat wie einer auch, ja? Ja. Also, ich stelle mir das so schwer vor, einen, sagen wir mal, 3-stündigen, kursive getrennten Job, ne? Auswendig zu lernen. Wenn man manchmal so denkt, man lässt sich in Ruhe, ja, damit du vielleicht mal Aktivitäten nachgehst, wie einer Redaktion irgendwie einen Vorschlag zu machen oder irgendwie auf die Idee kommst, hier mal in irgendwie so eine Akte zu gucken auf dem Computer, was man vielleicht noch an Ideen hat, das ist ja nicht so, ne? Außerdem möchte ich dieses Interview jetzt ganz stolz auf ein Beispiel für FFN werden, wie so ein Interview praktisch abläuft bei mir. Also, weiß ich, dass das für eine Standardsituation, die ich jetzt habe. Irgendwelche Reporter merken dann halt häufig auf, dass das schwierig ist, so ich sag mal so 3,5 Stunden Text, weil die haben halt angemerkt auch, dass ich merke, das ist theoretisch relativ schwierig ist, ich sag mal, so einen 6-stündigen Schatz auch rückzuziehen. Also ganz ohne irgendwelche Schnitte und so. Also das ist natürlich, ist ja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das bei einigen das mache. Also ich, das wäre total angeübt, dass ich, wenn das nicht ja so denkt, dann könnte das jetzt irgendwie noch ein bisschen auf die lange Bank schieben oder so, ne? Und das denkst du dir so gar nicht dabei aus, ja. Nö, das ist das hier zum Beispiel, das, was ich denen zeigen wollte, das ist so praktisch, diese telepathischen Interviews, sagen wir mal. Das, ihr merkt zum Beispiel an, dass es schwierig wäre, dass mit den Timings und dass man das schlicht auswendig lernen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr auch Texte ablest, aber das muss ich ja nicht. Ich erlebe das einfach so. Zum Beispiel merke ich jetzt, dass da irgendwas bei den Griechen passiert und ich total habe hier keine Action sehen. Das heißt, das sind einfach so Sachen, da habe ich Zeit, das zu erzählen, da kann ich natürlich diese Art von Interview geben, die eigentlich auch genau wie die Story sind. Das heißt, ich habe da einfach so einen Gesprächspartner, das ist ja zum Beispiel irgendein Reporter, ich weiß nicht genau, was für ein Reporter, aber der sich so ein bisschen wundert, wie man das hinkriegt. Und das ist bei mir eine ganz normale Welt, also. Und wenn jetzt zum Beispiel ich so eine Action-Szene habe, dann gucke ich halt praktisch, man würde das vielleicht Astralraum nennen, zu meinen Ohren, die packen mir da so einen Stapel mit Zetteln hin und ich weiß, was ich tun muss. Das mache ich, dass ich dann um, was die wollen. Und diese Norden, ja, wo kommen die her? Also, das, ich weiß nicht, also, schon mal gesagt, das sind das, ich habe natürlich auch, ein paar Stunden fast mal raus, da habe ich dann in einer Stunde Fekum gesprochen, was aussah, dann habe ich mal statt den Aufnahmebutton den Stopp-Button gedrückt und dann sind auch wieder eine Stunde Textwerk gewesen, das ist natürlich scheiße, ne? Wenn du so dann merkst, das lief eigentlich ganz gut, die Story war wirklich witzig, war schön erklärt, dann merkst du so, irgendwie habe ich vor 2 Stunden vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und angeblich ist das auch normal, dass das zum Anfang immer so Text detektiert und dann passt noch passiert, dass so eine Stunde verschubst ist. Das ist natürlich doof, weil manchmal sind auch so Sachen, wo du denkst, eigentlich eine ganz schöne Anekdote, gehört jetzt nicht zum Hauptfeld, aber manchmal so Sachen, ja. Zum Beispiel der Platz, den ich da vorsichtig habe, weil ich war, nein, das war eine starke Kürzbefassung. Der davor, der war viel besser, da wurde das alles voll erklärt. Jetzt weiß ich natürlich, was ich da gemacht habe im Spiel, warum. Das heißt also, ich muss, sobald ich Bock habe, den ganzen Text nochmal praktisch hier so impromäßig wieder einfügen. Damit. Ich muss ja auch halbwegs wissen, immer so, was habe ich dir schon geschickt. Es gibt natürlich, wie auch im echten Leben, mit echten Fernsehsachen, Wiederholung. Das heißt, ich merke das ziemlich schnell. Ich bin ja in einer Welt ein Telepath. Ja. Weil das Publikum was verstanden hat, oder zumindest eine ausreichende Anzahl, oder ein ausreichendes Verständnis. Also das Ding ist, ich achte da halt ein bisschen drauf, also, dass die Leute den Plot nachvollziehen können. Also, das heißt, oft sind das, manchmal sind das auch so Sachen wie, dass man Sachen wirklich dann auch verstanden haben muss, so dass man das denken kann. Das ist dann oft auch so ein bisschen nervtötend, weil ich dann Sachen sehr einfach erkläre und dann auch auf die Runde einfach damit ein paar wichtige Erkenntnisse für die Nachvollziehbarkeitswendung halt im Kopf sind, dann ist wirklich verstanden. Also es ist wie in der Schule, dass man halt manchmal dann auch so Sachen öfter wiederholen muss, in verschiedenen Varianten, ne? Also, ne? Das ist wie eine Wiederholung, aber halt jedes Mal ein bisschen anders. Ja, man legt auf andere Aspekte sehr, fügt gerade mal eine Anekdote ein und dann läuft das. Und das ist jetzt so ein, also wenn wir das kann ich nachdenken, wenn ich die Fragen habe, kriegt irgendwas, ja. Und das ist so, als ob das so eine Standardsituation, du liegst im Bett, denkst du so, dann hast du manchmal so verwirrt im Militärspiel meint, du müsstest irgendwann mal die Batterie von deiner Maus wechseln, ne? Das habe ich dir auch schon erklärt, das ist eine Maus, da reicht eine Batterie ungefähr ein Jahr. Und die meinen dann immer, so spätestens nach einer Stunde müsste ich die wechseln, weil das ist aber nicht so. Das ist eine hochwertige Logitech-Maus, da hält so eine Batterie ein Jahr. Deswegen brauche ich auch keine Akkus oder so, weil einfach, ja, da brauchst du keine Akkus. Weil so eine Maus, ich sag mal, wenn die 10 Jahre hält, dann habe ich einen Akku 10 Mal aufgeladen. Das ist eine, natürlich eine ziemliche Herstellung. Ich glaube, auch aus umwelttechnischer Sicht irgendwie Unsinn. Und es ist sogar so, dass dieses Ein- und Ausschalten, das hatte ich mal bei der Maus, das hat nicht Spaß mit dem Strom, mit der Batterie, und dann schaltest du sie immer eine aus, wenn du nicht brauchst. Aber mir ist aufgefallen, dass der Ein- und Ausschalter so lange nicht hält, wie die Batterie. Also, weil ich sag mal, einmal im Jahr eine Batterie wechseln, das kriege ich hin. Das ist ja nicht so teuer. Das Doofe ist, die Tastatur, da muss ich alle 2 Jahre die Batterien wechseln. Das ist natürlich ziemlich oft. Ne? Dann gibt es bei Aldi halt diese Batterien im Afterpack. Ne? Und das heißt also, die halten ja auch nur begrenzt lang. Und wenn du dann, ich sag mal, in 2 Jahren 4 Batterien brauchst, ne? Und das ist ein Afterpack, dann kommst du mit so einem Päckchen 4 Jahre aus. Ne? Und die Akkus halten nur begrenzt. Ne? Und das ist auch doof. Ne? Ja. Also mir ist zurzeit sind ein paar Sachen nicht ganz klar. Ja. Du improvisierst die ganze Zeit. Nein, eigentlich reagiere ich auf die Situation. Ich habe zum Beispiel jetzt in meiner Welt einen Reporter, der sich mit so Mediensachen auskennt und meint, irgendwie behaupten zu müssen, dass ich hier irgendwelche Storylines brauche oder irgendwelche Ideen oder irgendwelche Plots auswendig lernen müsste, aber hier lebt das ja einfach so. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel das Ding, ich habe da aus technischen Gründen, abwendungstechnischen Gründen, einen Teil der Sternschlotte damit beauftragt, die Borggrubenpanzerung, also die Außenhülle, so ein bisschen durch die Borgwelt zu schieben. Einfach, damit da irgendwie ein anderes Volk, wenn es Flankstrecken oder so macht, nicht bemerkt, dass die Borg fehlen. Das ist auch den Grund, dass natürlich, wenn da plötzlich irgendwie ein größerer Anteil von Aliens merkt, dass die Borg plötzlich weg sind oder besiegt und auch vollständig ausprobiert, dass natürlich auch bei den Aliens eine Nervosität aufkommt. Der kann innerhalb von wenigen Stunden einfach wie die Borg komplett ausprobieren. Also, ich kann nicht vorstellen, dass da kommt es dann ganz gleich auf zu solchen Problemen, wie dass da eine Panik entsteht, wenn da irgendwie neuer Gegner auftaucht und die Borg so wegflirrt und so, ich sag mal, gegen ein einziges Borgschuss jetzt, das macht auch eine halbe Sternflotte weg, ne? Und dann hast du plötzlich nur einen Player, der da im System ist, der macht die mal eben so weg. Das ist natürlich eine riesige Gefahr. Ich kann ja nicht, das wäre keine böse Völker. Das sind einfach so, weil sie denken, scheiße, die haben hier die Boxer gemacht, was machen wir denn jetzt? Die haben die weggemacht. Die kommen nicht mal gegen die Boxer nämlich an. Selbst haben sie ziemlich kuschen. Und dann kommt das Feld so mal her und die Boxer weg. Und was sollen wir denn da machen? Am besten Präventivkrieg holen, das soll nicht, dass sie wirklich fertig sind. Und wir müssen natürlich, das muss ich natürlich im Hintergrund ein bisschen koordinieren, dass die Völker sich damit vertraut machen, dass sie ja gar keinen Angriffskrieg führen, weil das sind oft ganz normale, bewaffnete Aliens oder Völker, die halt so denken, oh scheiße, die Forte war schon ziemlich geil für, ne? Was jetzt haben wir Völker, dass es noch viel, viel schlimmer ist. Und die scheinen uns halt zuletzt nicht so da, wo sind die hin, ne? Und was machen die? Und da muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass im Rahmen meiner Psychose-Fantasie diese Strukturen nicht für mich nervig werden. Also Psychose-Fantasie. Ja. Also unser Interview ist, ich sag mal, wie nennt sich das irgendwie in Psychiater-Slang? Das ist ein Selbstgespräch mit anderen Personen, ja? Ja. Also sie führt praktisch mit mir jetzt, also ich bin eine Stimme in ihrem Selbstgespräch, dass im Rahmen ihres Selbstgesprächs sie darauf hinweist, dass ich verwundert bin, wie sie den Platz zu hinkriegen, dass es funktioniert. Ja. Und wie gesagt, das ist so eine Situation, der Unterschied zu sonst ist eigentlich nur, dass ich das jetzt halt praktisch in einem Mikro vielleicht mal auf dem Computer aufzeichne. Okay, das ist das. Und dass sie mal eine Pause brauchen zwischendurch, weil das jetzt so 10 Minuten Text ist, ist, ich sag mal, mit dieser Anforderung schon schwierig. Genau das ist mein Problem, dass sie, scheinbar so diese Fähigkeit, das Verstehen, dass das einfach für mich ein ganz normaler Zustand ist. Weil theoretisch würde das ja, ich meine, so Sinn machen, dass wenn sie so ein Interview führen, also wenn es fast wie so ein Metallmatcher, ne, dass sie dann zumindest mal nachdenken oder so. Wenn das tut jetzt so halt, ne, da weiß ich, das sind typische Anfängerfragen, also das ist einfach so typische Anfänger. Ja, das ist so eine Standardgesprächssituation, die erkläre ich erst einmal. Standardgesprächssituation. Ja, das sind so Absätze, die kommen häufiger mal vor. Ich finde, das hat auch so was Authentisches, also du hast auch dein Kopf vorhin an. Natürlich nicht. Das ist ja, ich benutze das Mikro. Ich wollte das erst mit dem Laptop machen, aber das war mir dann alles doof und das ist ja so schön, das ist von Logitech, ne? Benutze das auch einfach immer so. Die Videoaufzeichnungsprogramme, die wahrscheinlich liegen und ich finde mich persönlich jetzt auch nicht so übermäßig attraktiv, dass ich das alles aufzeichnen muss, wie ich hier in einem relativ ungemachten Bett rumliege und das muss jetzt ja keiner mal so mitkriegen. Aha, und jetzt denken Sie sich so, mein Ding ist einfach total einfach nur, dass ich diese Alienbank, die ich da zerlegt habe, die sind ja dabei, also wir versuchen, das Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Meine Bank hier läuft ja ganz gut. Ach so, Ihre Bank ist noch gut. Ich sag mal so, ne, ab so einem gewissen Punkt, also ich habe da ja auch in meiner BTS-Phase, das war dann nur so ein kleiner Kreis von Freiwilligen, mehr oder weniger, und jetzt auch im früheren Leben schon alle ihren Geschäftspartner, nämlich sozusagen alles Kriminelle, ja. Wir sind Kriminelle, aber wir haben einen ethischen, moralischen Standard. Um nicht zu sagen, dass sie in vielen Sektoren gar nicht mehr so großartig aufschlagen dürfen. Einfach weil, es ist halt ein Problem, dass da viele Leute oft das Reine interpretieren. Weil zum Beispiel Alliierte da drauf werden wahrscheinlich verdecken, ob das so ein Auto ist, was du dir gemacht hast. Ne? Ja, genau, das können wir. Es ist ja auch oft so, dass die dann sich noch so sprechen, wenn wir mit dem Bob zusammenarbeiten. Also zum Beispiel Stephen Hawking, ja, der ist ja, also der hat ja auch eine Sprechrolle. Also das ist ja das Schöne, dass Stephen Hawking in meiner Sendung, also telepathisch zugeschaltet ist. Das heißt, er braucht halt seinen Synthesecomputer nicht, sondern ist natürlich alles eingeschränkt. Das heißt, ich kann natürlich nicht die volle Bandbreite des M-RAM jetzt. Ich habe zwar da ziemlich viel Ahnung von und ich hätte versuchen wollen, an Stanford oder an Cambridge zu studieren. Dann hätte ich A, die Möglichkeit, mir von Hawkings auf seinem Niveau alles über das M-RAM erklären zu lassen. Er sagt mir einfach kurz, das sind zwei multidimensionale Rahmen, die aufeinander prallen und dadurch die Schwingung der anderen Universen erzeugen. An der Aufschlagsfläche. Und ob ich das jetzt alles mir vom Detail vom Hawking erklären lasse, so dass ich das verstehe, oder ob ich sage, okay, dann nehme ich das, hau da ein bisschen Moduli rein und ein bisschen Springtheorie und mach das selber, das ich meine, der Zeit nicht mehr auf, das ist selber bloß, was ich, wenn ich das selber mache, mehr lerne für mich selber. Moduli, ja. Halte ich übrigens für eine kleine, besonders gute Idee, aber gerade bei solchen Theorien denke ich dann so, oh Mann, man kann wundern, dass das jetzt, das ist eine notwendige Arbeit, ich weiß, aber jetzt erzählen Sie mir bitte nicht die technischen Facetten Moduli. Das ist zum Beispiel meine Redaktion, die macht was immer nur ganz eingeschränkt, weil das ist eigentlich das, was mich persönlich am meisten interessiert, so die Leute nahezubringen. Ja. Wie schön und praktisch ein Modell ist, wenn man das einfach Publikum erzählt. Weil ich habe immer so Eindruck, das kann man ganz einfach verstehen. Also, ja. Leider, angeblich ist ja schon Hawkins Geschichte der Zeit, also es ist schon vielleicht das und nicht nachvollziehbar. Und das war wirklich so, dass du sagst, das ist locker schon nicht zu lesen, ne? So drei, vier sehr interessante Fakten und der Rest ist praktisch so easy going, ne? So mit dem Smalltalk, ne? Ja, das war wirklich ein sehr geschriebenes Buch, ne? Also nicht wie mein Text, das habe ich natürlich schwierig und ich nehme ja auch auf meine Leser wenig Rücksicht, also ich setze da einen ziemlich langen Text als Bekanntbuch aus, also du setzt all diese Begrifflichkeiten, die verwendet, als Bekanntbuch aus, ja. Das heißt also, nur so ein Beispiel, wenn ich jetzt nicht weiß, was die Maxwell-Gleichungen sind und warum es im Magnetfeld dann kein lokales Minima gibt Und was jetzt mit dem elastischen Strom von Licht an Licht zu tun hat, dann bin ich eigentlich schon raus, ja. Ja, ich sag mal, wenn du so die Kleinigkeiten schon nicht verstehst, dann, also das Dumme ist natürlich die ganzen Technologien, die ich in meiner Geschichte verwende, basieren auf diesen Sachen. Das heißt also, wenn du dich wirklich, ich sag mal, auf Cambridge-Niveau mit meiner Story auseinandersetzt, dann kannst du das auch alles im New Scientist als belegt nachlesen. Es ist so nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Das heißt also, zumindest, also wenn man sich das so durchliest mit den ganzen Beweisen und feststellt, dass das ein Text ist, der irgendwie scheinbar schon eine Struktur hat, aber ich verstehe kein Wort. Es ist aber alles sehr einfach geschrieben. Also, wenn du irgendwie Fragen meinst, so viel einfacher kann man das gar nicht erklären. Ich finde das gut, das ist ja ein Problem. Das ist Talk ist, ne? Ich weiß nicht. Also, das Ding ist ja ein bisschen schüchtern, aber, also, ja, das Ding ist, und natürlich, wenn jetzt andere Frau Hawkins fragen wollen, dann habe ich die in der Leitung. Das ist natürlich immer irgendwo so eine Sache. Also, ja, das ist auch nur eine Übung. Also, ich bin ja in meiner Rolle sympathisch, und das heißt, wenn Hawkins was erzählen will, er hat natürlich die Möglichkeit, so ein bisschen auf den Power-Modus zu gehen, aber normalerweise, wenn man jetzt Hawkins fragen will, dann sage ich das mit der Stimme von dem Typen, der denkt, er will das Hawkins sagen. Weil ich ja das dann auch, man merkt ja feine Betonungsunterschiede. Und wenn Hawkins sagt, ja, das ist das Ding, auf Song das gar nicht ist, oder weil wir schon ganz eigene Ideen werden, ne? Also wenn ich jetzt einfach so das Wort besuche, ne? Dann würde ich feststellen, dass sie das schon öfter gemacht haben, ja. Und ich dann auch einfach so ganz ohne Sprachcomputer einfach einen sauberen Text formulieren kann. Ja. Pernos ist schwierig, also mit Pernos komme ich nicht, also wir haben da, Pernos und ich haben unterschiedliche Gedankenstrukturen, sagen wir mal. Bei mir ist alles etwas chaotisch und das wird dann, ich sag mal, vielleicht ein bisschen MacGyver-mäßig zusammengeschraubt, ne? Dann habe ich manchmal so Begrifflichkeiten, die sind so in der normalen Zwickung definiert und ich bin abgesehen davon, dass ich ordentlich plazentiert halten kann, haben ich und Pernos also sehr unterschiedliche Arbeitsweisen. Mir sind Sachen auch wichtig, aber andere Sachen als Pernos. Also, ja, Pernos ist, Pernos hat relativ wenig Sprechfragen. Also das Dumme ist, gerade mit Männern, das ist so eine Sache, zum Beispiel Hawkins ist einer der ganz, ganz wenigen Männer, mit denen ich längeren telepathischen Kontakt aushalte. Weil irgendwie ist das so, dass Männer mit Männern telepathisch ist, schwierig. Also ich bin da zu lange, wenn ich meine Gedanken einbringe und einfach so, ich sag mal, in der Außenwelt bleibt, kann man das zum Durchscheinen. Also jetzt verstehe ich. Und so ein halbstündiges Interview ist kein Problem, ja? Nein, das Ding ist, und Hawkins könnte jetzt, ja, das Ding ist, das muss auch in die Story passen, ne? Das Ding ist, es gibt so, praktisch nicht mehr erklärt Regelwerk, also ich kann dir erklären. Nur, ja, es ist schwierig zu erklären, wie das funktioniert, ja. So. Weil, wenn du so ein Interview führst oder was mitsprichst, wäre das ja irgendwie sinnvoll, wenn man irgendwie zumindest ein Tonsignal hätte. Wieso? Ich meine, selbst wenn du jetzt defekt bist, das ist ja gar kein Tonsignal. Ja, wozu auch? Ich meine, wenn man jetzt telepathisch ist und das spielt, dann wäre das ja irgendwie sinnvoll, wenn man sich zum Beispiel an Headset hat, dass es ein Tonsignal abspielt. Ich meine, rein theoretisch gesehen wäre das ja sinnvoll. Das würde aber ziemlich komplizieren, ne? Da müsste ich ja irgendwie flexibel auf irgendwas reagieren, statt das genauso zu machen. Und das ist so eine Standardsituation, ja, dass der Reporter anmerkt, dass das wie machen nicht funktioniert, weil sie kein Tonsignal haben und die haben auch keine echte Redaktion, natürlich nicht. Sondern das ist ihre, ich sag mal, wahnhafte Eigenwerte. Bei anderen sind es übertrieben. Ich kann mich davon ganz gut distanzieren. Das heißt, für mich ist das einfach so weit, was ich mit der Lesung spreche. Also, ich habe das auch schon solche Sachen so oft gemacht, dass es mich nicht mehr wirklich interessiert. Und wenn dann mal so ein Techniker ankommt und sagt, dass diese 10 Nanometer breiten Leiterbahnen auf einer Fläche von etwa 4 Quadratzentimeter technisch nicht realisierbar sind, ja, dann muss man sich mal mit den Fakten dieser Welt beschäftigen. Ich kenne mich dafür, dass meine Grafikkarte 5,2 Milliarden Transistoren hat, mal abgesehen von anderen Sachen, wie Taktgeber, so die da so sind. Ja, das, ich habe mal physikalische Liga und ich weiß nicht genau, wie man das mit so einem kriegen will oder wie man überhaupt die Atome, die müssen ja nicht nur die Strukturen reinsetzen, die müssen ja auch die Atome für diese Chip irgendwie positionieren und die müssen ja auch da, wie das funktionieren soll. Ja, das habe ich tatsächlich nicht aufgehört, dass es physikalisch gar nicht möglich ist. Also, es ist, natürlich einmal ganz gar nicht möglich und wir bauen das auch selber, ne? Ich kenne das, ne, wenn man dann so nach 12 Milliarden Transistoren verbaut hat und auf so 4 Quadratzentimeter, dass man sich dann so denkt, 500 Euro für ein Bild, das ist schon eine Menge Kohle, ne? Ja. Das natürlich, da ich sag mal, im Rahmen von der Schallelektronik wenig Spielraum für Fehler ist, ist klar. Ja. Das sind solche so Techniker, die haben immer so grundsätzlich Probleme mit Technik, die haben. Also das ist auch ein Standardthema, das wirklich auch ist. Die sind dann immer so, dass sie sagen, wie zu Ende funktioniert das, oder das kann nicht funktionieren, diese Monitore müssen zumindest theoretisch irgendwie mal einen Pixel oder einen Bildfehler haben, oder zumindest mal kaputt gehen, oder wenn so ein Prozessor mit Leiterbahnen, die nur wenige Nanometer dick sind, eigentlich zum Beispiel so eine Spannung abkriegen, die müssten jetzt vielleicht mal durchgehen, solche Leitungen, wenn man da, ich sag mal, die auf, eigentlich werden die Chips viel heißer, also, wenn man die auf die Karte hitzt, die Leiterbahnen selber müssen irgendwie drüben warm werden, oder verglühen, aber das kriegt ja Sauerstoff. Ja, auf jeden Fall funktioniert das, was die da machen, nicht. Also, zumindest in der normalen technischen Welt, die man als, mehr oder weniger der Techniker kennt. Ja, und ich weiß, ich komme ja auch nicht vorbei. Das ist ja auch die Sache, ne? Es funktioniert ja nicht so, dass, zum Beispiel, wenn ihr Display vom Handy, ich sag mal, über von drissen ist und man denkt dann so rein vom intellektuellen Standpunkt, dass so ein Display dann kaputt wäre, abgesehen davon, dass wir keine Ahnung haben, wie sowas funktionieren soll. Ihr wisst, wie das funktioniert, das ist ja euer Problem. In meiner kleinen kaputten Welt wisst ihr nicht, wie es funktioniert, aber in Wirklichkeit baut ihr diese Geräte und verkauft. Natürlich verkaufen wir das Geschäft, weil es kaputt ist. Ja. Weil das ist ein Samsung Galaxy 2, also ein sehr altes Modell, ja, und kostet für keine, aber jemand, du hast das schon mal als Mobile Hotspot, so was früher. Ja. Das heißt, das Ding haut dir hier ein Handy jetzt rein und stellt dir praktisch dann über Funk WLAN zur Verfügung, wo du dich dann beim Laptop einlässt. Dass du zumindest dein Surfstick von der Hopkins konnte halt dieses WLAN-Protokoll nicht und deswegen hast du jetzt nach etlichen Monaten überlegt und dann schmeißt das wieder mit einem normalen Surfstick. Hat ja auch Vorteile, ne? Dann musst du den Laptop nicht mehr anhaben, das kostet ja auch Strom, aber das wird nicht lang gehen, ne? Ja. Und das ist so jetzt praktisch so ein Stein, dass da halt eben der Ansatz zur Zeit, also, ne? Ich quatsche halt gerne so von mir hin und denke mir so, bis die mit ihrem Banking-Computer fertig sind, vielleicht doch nochmal ein paar interessante Leute auf, vielleicht kommt mal dann irgendwie nochmal ein Stress auf mit meinen, ich sag mal, Geschäftspartner, also die normalen, mit denen ich mich absprechen kann und so. Und dann ist halt so, dass ich zu zweit ein bisschen Leerlauf habe und dann kann ich auch zum Beispiel so ein mehr oder weniger virtuelles Interview geben. Und das ist so eine Standardsituation, ne? Dass die Stimme, also die Stimme, die ich ausspreche von dem Vortrag, die meint halt immer gerne, dass sie irgendwie auch übertragen werden müsste. Ja. Aber das ist ein eingebildetes, telepathisches Interview. Das ist so eine Standardsituation. Ich meine, ja genau, das wäre das Problem. Du meinst, dass ich ja irgendwie, damit ich mit dir rede, dich irgendwie wahrnehmen können müsste. Genau, das ist auch eine Theorie. Ich glaube, dass man ja irgendwie auch an meine Informationen kommen müsste. Das geht ja nicht. An verschiedenen Sachen kann ich ja nicht ankommen. Und leider, dann meine das wäre das Problem, dass ich jetzt auf technisch die Zeit eingehen kann, warum gewisse Sachen gehen, warum nicht. Ne? Ja, leider, und das immer wieder an, finde ich, ist gerade das Spannende, ne? Wie das jetzt physiologisch funktioniert in meiner Welt. Ja? Und wenn ich jetzt einfach nicht denken könnte, dass ich natürlich nicht weiterführen, ja? Das ist natürlich, wenn in meiner Fantasie meine Stimme keinen Bock hat, zu reden, dann kann ich natürlich das Interview wirklich weiterführen. Und wie lange geht das jetzt? Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel auch ein echtes Problem. Ich meine, ich habe ja natürlich eigentlich hier so ein 128 bis 23 Kilowatt-Thema in Aufzeichnung. Ne? Das ist natürlich, ich sag mal, zum Übertragen für mich mit meiner mehr als ramschigen Internetverbindung viel zu schwierig. Ne? Geht ja nicht. Und das geht nicht. Ja, also nicht mit meinem Funkstick und nicht in diesem abgelegenen Kass irgendwo zwischen Sie und Pestinghausen. Also wir haben ja nicht mal Dorf. Also ich bin ja nicht mal Dorf, ich wohne irgendwie zwischen irgendwie Pestinghausen und Sieke, also irgendwo so im Niemandsland. Das ist natürlich dank dieser Breitbandausbaukampagne von Merkel und so, habe ich hier zumindest Internet, das mittlerweile auch funktioniert, das ist halt bei ewig lang total belastet. Und irgendwie haben sich dann die Typen so gedacht, dass sie wohl doch ein Einsehen haben nach einem Jahr. Zu Anfang hatte ich nicht mal irgendwie vernünftigen Empfang von G3-Netz und dann war das auch lange Zeit überlastet und es war tagsüber kaum zu benutzen. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, ich könnte den ganzen Tag Daten relativ zügig runterzuladen. Da sind dann so mehr 200 Kilobyte pro Sekunde und das reicht schon für die meisten Sachen. Also zum Beispiel YouTube und so ein bisschen Video gucken. Was du willst, der Upload-Stream ist relativ gering. Ja, und. Achso, der Upload-Stream. Ja, das ist halt doof, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, nur das konvertiere ich das ein bisschen auf eine ganzjährige Betrachtung runter, mit, ja, auch im Mono. Und dann kann ich das relativ zügig übertragen, weil ich hätte einfach das Problem gehabt, bei der Menge an Texten, die ich vorlese, kriege ich das nicht übertragen, bevor der nächste Text fertig ist. Und das dann jetzt auch wirklich nur so, praktisch für die meisten Leute von FFM so ein Beispiel sein, wie bei mir so ein Standard-Situations-Interview abläuft, dass da halt meistens irgendwie so ein Typ ist, der meint, das würde so nicht funktionieren. Ich bräuchte auf meinem Kopfhörer zumindest irgendwie ein Tonsignal, um irgendwie mal was zu interpretieren oder irgendwas. Ich brauche nur das Mikrofon. Weil der Rest, den sie da machen, ist eigentlich die Telepathie. Ja. Genau. Und sie müssen jetzt dafür nicht irgendwie einen Tag koordinieren. Ja, das ist so eine Sache, die du rutschig hast. Das ist auch aufgefallen, ne? Ja. Und dann, jetzt wird's langweilig. jetzt wird mir doch schon langweilig. Es gibt vielleicht irgendwie ein kreativeres Thema. Irgendwie Fragen zu irgendwelchen Hintergrundsachen oder so. Technische Details kenne ich. Ja, so, technische Details, ja, das ist. Ja. Nee, ich muss mir mal so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen. Was genau hast du eigentlich vor? Genau, also was ich zurzeit vorhabe, ich habe halt von Dofi, das ist meine KI, die braucht dringend, also die kann so mit unseren PCs, die ich habe, nicht so besonders gut lesen. Also, das Dumme ist, dass das Ding, das ich da praktisch bei den Küchen gekauft habe, das ist für die Neuen natürlich so eine ganz kleine Hütte, aber auch nicht das, was wir wirklich gerne hätten. Aber zumindest ist es eine brauchbare Unterkunft. Ein bisschen zugig, aber da können die halt nicht dran kommen, weil das ist auch nicht so richtig optimiert. Ne? Das ist halt, aber das Ding ist, kommt erstmal so viel Geld, dass du bei noch höher entwickelten Aliens brauchbare Technik kaufen kannst. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, dass ich mir nicht ganz unerheblich größere Summe Geld auftreibe. Und diese Aktion war schon schwierig. Es gibt auch verschiedene Methoden, an bessere Rabatte zu kommen, aber mir ist jetzt das halt nicht ganz klar, wie ich so viel, die brauchen speziell PC. Den kriege ich in diesem Universum nicht. Da habe ich keine Möglichkeiten. Ich weiß, dass es Leute gibt, die PCs haben, die so viel benutzen können, um danach so zu leben, aber ist nicht ganz einfach, ne? Die Neuen hätten gerne auch ein größeres Zuhause, wo sie besser leben können. Achso, die Neuen. Was waren die da? Also, die Neuen selber benutzen ja kein Geld. Das ist so eine Community. Die Neuen haben auch ein paar dunkle philosophische Geheimnisse, aber einfach damit die Struktur, die Neuen pflegen, müssen wir eine Sache machen, die ich, sag mal, ich als Mensch so nicht machen würde. Und die neuen haben keine, die haben jetzt zwar Bankenkonto, aber das wird praktisch nur intern genutzt. Also das Ding ist, eigentlich ist meine Bank viel zu teuer. Da mache ich eine Menge Geld mit. Das Ding ist, dass vor allem Leute nebenbei noch diese Normbank haben. Das ist eigentlich offiziell eine Bank für KIs, aber die können dann darüber auch Geschäfte abwickeln. Deswegen habe ich ja praktisch ein bisschen vernetzt. Das sind wirklich Leute, die sind irgendwie mal nett, aber die sind vertrauenswürdig und die haben dann die Möglichkeit, auch einen gewissen Betrag immer so einen normalen Bankenkosten vorbei zu einem, ich sag mal, deutlich besseren Tarif intern zu nutzen. Also auch, um für sich intern Geschäfte abzuwickeln. Das heißt, ach so. Oh, das ist aber nicht legal, oder? Das ist eine ganz normale Funktion, also. Das ist eine normale Funktion, okay. Ich komme ja irgendwie damit nicht klar. Wieso? Ich komme mit deiner Welt nicht klar. Wieso? Weil, das ist, scheinbar kannst du, ja eben, das gehen ganz viele Sachen nicht. Man muss sich schon ein bisschen auf den Gesprächsverlauf, also man kann viele Sachen gar nicht übertragen. Weil, das hast du schon ein bisschen erzählt, jetzt um bestimmte Sachen, die auf einfach sind als andere. Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade alles rund um Liebe natürlich, auch wenn das nicht so offensichtlich ist, durch evolutionär ziemlich einen Vorteil hat. Also, wenn ich praktisch meine Traumfrau oder in guten Dingen zum Kinderkriegen sympathisch gut abkann, ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit einer vernünftigen Kindererziehung größer, als wenn ich Typen habe, der gar keine Sympathie hat. So. Das ist halt, ich denke mal, so ein Sinn, der evolutionär auf bestimmte Prozesse optimiert ist. Ne? Gerade weil diese, diese Karten im Kopf vom Körper, die wir in unserer Hirnstruktur haben, nur für die Genwesen, lassen sich solche Sachen immer gut übertragen. Das heißt, also generell telepathisch vorstellen und der Reflexionskampf funktioniert eigentlich sehr einfach. Das Doofe ist natürlich, dass ich technisch gesehen auch betroffen vom Funkkurschung könnte, aber da wir beide ziemlich hetero sind, ist das für uns beide, ich glaube, nur begrenzt erotisch. Also, wir könnten das machen, aber irgendwie ist das für uns beide nicht besonders prickelnd, ja. Nein, ist nicht wirklich prickelnd, stimmt. Aber wie gesagt, also, ich weiß nicht genau, wie viel Hockens davon mitkriegt, aber normalerweise, ja, ich weiß, also ich bin relativ schnell statt, wenn ich mir also vorstellen muss, und Dinge rumlaufen und das ist natürlich, das ist das Coole, echt, so eine abstrakte Aufgabe. So eine, verschiedene Sachen, ich vorstelle, also das ist diese Kommunikation, was zum großen Teil, ich sag mal, auf so niedrigen Energieleveln, dass die praktisch instantan wird. Also, so größere Informationskomplexe wie Klicks, also, ne, wo wirklich so ein Schnapsmuster oder was haben wird, das hat eine gewisse maximale Geschwindigkeit. Ne. Aber es ist trotzdem irrsinnig schnell, also deutlich schneller als die Geschwindigkeit. Also klar. Da ist, also ich weiß auch jetzt, wie das, mein Modell steht auch in ein paar Sätzen drin, wie man diese Geschwindigkeit ermitteln kann. Das ist nicht so schwer. Und die, technische Hintergrunddatei, also die guckst du nie an. Die habe ich im Kopf, die kann ich trotzdem auswendig. Also inhaltlich auswendig, nicht textmäßig. Aber ich weiß eigentlich alles, was drunter steht. Okay, und dass du irgendwie, zumindest mal irgendwie so, zumindest so tun kannst, als würdest du irgendwo einen Plot nachlesen oder irgendwas. Wozu? Ich meine, ich verstehe jetzt den tiefen Sinn eines, wie auch immer, geachteten Plots nicht. Ich meine, wenn du zum Beispiel bei einigen deiner Story-Elemente mir aufgefallen, das ist relativ schwierig zu verstehen, wie man jetzt durch Glück oder durch geschickte Taktiken das so hinkriegt. Weil, wenn ich mir so angucke, wie das da auslaufen ist, wir hatten ja gerade Verluste. Ja. Das Dumme ist, also ich, selbst wenn ich jetzt das gewaltig eingreife, wenn ich den Plan schon so vermurkst habe, dass da nicht so zu machen war. Da war nichts mehr zu machen. Ich habe mir halt schon früh Gedanken gemacht, wie man so Revolutionen so umsetzt und worauf man achten muss bei praktisch, also eine Revolution zu gewinnen ist eine Sache, aber dann daraus eine funktionierende Regierung zu machen, die der Bevölkerung mehr bringt als die alte, das ist halt schwierig. Da muss man sich schon viel Gedanken machen. Weil die Revolution bei der Star Wars Sache, die wird jetzt das Konzept los, ne? Ja. Achso. Okay, und jetzt, was noch jetzt? Keine Ahnung, also da, wie gesagt, ich habe da noch ein paar Sachen drauf, wo ich denke, das dauert einfach, das ist jetzt, das läuft jetzt so ab und da habe ich einfach zur Zeit nicht so viel zu tun. Und jetzt führe ich halt mehr oder weniger sinnvolle Gespräche mit mir selber. Und das ist immer mal auf, was ist das? Dein Selbstverdienen. Weiß ich nicht, ich meine, das halt aufhören. Weil, ja, wenn ich sage, das für würde, bräuchte ich ja irgendwie da so eine Anfrage oder so zu. Das stört nur. Das, ja, jetzt gehen wir wieder mit physikalischen Erklärungen, kann man denken, das ist vorsichtig, das versteht keiner so. Das ist aber spannend, wieso. Wie das physikalisch funktioniert, natürlich, das würde sich auch das gerne erklären. Also, das ist schwierig, ja. Ich kann mal, halt, deswegen bin ich mit Insa und Annika oft thematisch eingeschränkt. Das heißt, es ist schwierig. Also, manchmal hat man so Glück, dass du denkst, da hatten wir Honig, da kam irgendwie so ein Land, dann hat er halt eine andere Ordnungsstrategie als Insa und da kam wir dann irgendwie auch so eine mehr oder weniger sinnvoll durchgeführte Renovierung, wo dann irgendwie ein Farbeimer noch runtergetragen werden musste. Irgendwie hat er das auch noch nicht selber geschafft. Bei mir habe ich so nach und nach auch ein paar Sachen halt mühsam gearbeitet an der Situation, das ist halt mühsam da rauszufinden. Ja. Ich weiß ja nicht wirklich, das, was ich das letzte Mal gesehen habe, da waren wir in der vierten Klasse. Ne? Das ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Aha, und jetzt ist die auch nicht sprechen. Die labert relativ viel, die. Ja, und? Ich die hat einmal so praktisch eine etwas kindliche Stimme, aber auch eine erwachsene Stimme, aber ja, eigentlich mache ich die kindliche immer lieber. die andere Stimme, die wird halt, die ist ja auch schon, die ich auch gerade nicht wirklich sein. Also, als ich sie das gesehen habe, da war sie vielleicht 10. Das ist ja auch jetzt so ein Zeitraum, wo man die Stimme nicht verändert und das Dumme ist, ja. Dass ich das, ja, wie gesagt, also das Ding ist jetzt einfach, ich habe jetzt eine Menge Zeit und muss die irgendwie rumkriegen. Weil die, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bank dort schon wie funktioniert mit dem Hack, den ich da eingefügt habe. Kann sein, dass das System einmal wieder zusammenbringt und sich wieder verschlüsselt. Ich weiß ja nicht, was die da für mich jetzt macht, dann ist die Bank wieder technisch mit dem Gerät nicht so vertraut. Das kann man, ja, eben. Und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie mal was zu sagen. Wie? Was zu sagen? Wozu? Zu irgendwas? Zu Tom oder wie? Zu Annika. Kannst Annika mich nachfragen, ja, schon. Das ist doch praktisch so eine Annika-Vision, ja? Ja. Ich verstehe das nicht. Wieso? Wie das funktionieren soll. Was? So ein Selbstgespräch. Wie normales Selbstgespräch auch. Ich höre Selbstgespräch. Ich weiß nicht, wie üblicherweise sich Selbstgespräche anschauen. In der Regel macht man das ja nicht so, dass man anderen mit einweiht. So ist das Problem mit normalen Interviews. Das Problem ist halt, dass gerade im Bereich, wo ich arbeite, so Sachen wie Superposition und Dekorenz eine Rolle spielen. Und wie gesagt, es ist ein bisschen wie, wenn man mit jemand anders in einem Raum ist und direkt gefragt hat, dann bricht praktisch mein Quantenfeld zusammen. Das ist, da müsste man sowas googeln wie Kopenhagen-Erweiterung und Kollaps der Wellenfunktion und dann wissen wir ungefähr, wo das Problem ist. Dekorenz. Ja. Das ist das Problem, also. Na, dass das Ziel, was ich mache, auf einer transmechanischen Philosophie basiert. Und halt, wenn ich einen anderen Raum halt kurz mit Kurzschrift, das heißt, meine Weltfunktion wird gemessen, festgelegt und bricht zusammen. Das heißt also, es ist für mich unheimlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, so ein vernünftiges Interview bei C-Sponsoren zu führen. Das ist halt unheimlich schwierig. Einfach, weil, aus verschiedenen Gründen praktisch, mein Quantenfeld dabei gemessen wird und definiert wird, dass es eine Schrödinger Katze, die ist so lange tot und wenn er nicht zugleich ist, jemand nachkommt. Das heißt, das radioaktive Element hat eine Halbwertszeit und es zerfällt sich die Katze. Aus quantenmechanischen Gründen geht dann die Katze in so einem Zustand über zwischen tot und lebendig. Und erst in dem Moment, wo man nachschaut, wird festgelegt, was mit der Katze passiert ist. Und wie ist dann auch raus? Dazu braucht man Boolsche Ungleichungen. Und da wollen wir jetzt auch nicht drüber. Ich kenne die Boolsche Ungleichungen auch nicht so oft aus. Aber ich weiß, was daraus resultiert. Also andere Physiker, Mathematiker können das und da verlasse ich mich auch manchmal auch drauf. Aha. So. Das heißt also, ihr Fähigkeit so one-to-one-Substance ist schwierig. Ja, das ist ein Problem. Man braucht dafür Sachen wie Potenzialbarrieren und Quantenzustände. Und man muss auch wissen, dass verschiedene Sachen gar nicht gehen und gewisse Funktionsstrukturen nicht übertragen werden können. Abgesehen davon, dass man neben dem Hauptgedanken im Kopf auch irrsinnig viele mehr oder weniger sinnvolle Nebengedanken hat, die man so selber gar nicht bewusst mitkriegt. Das heißt, also man muss einfach nur denken an eine Zahl, warum es denn aber telepathisch ist, geht gar nicht. So was funktioniert nicht. Es gibt da, ich hab das auch schon halt auch für die aufgeschrieben, warum gewisse Sachen gar nicht gehen oder ganz, ganz schwierig sind. Und so eine Zahl, kann ich vorstellen, wie klein in so einem Gehirn irgendwo eine Zahl gepackt ist und dann daraus zu finden, was das für eine Zahl hat, das ist alles, ich sag mal, ziemlich viel Stress und da gibt es dann halt so Sachen wie WhatsApp oder Facebook, wo du so eine Zahl übermitteln kannst. Das ist völlig einfach. Nur ich sag mal, telepathischer Sex ist deutlich besser als normaler Sex, ja. Ja. Wie gesagt, hätte ich auch schon echt gedacht, muss sagen, funktioniert, also ist aber irgendwie nicht so richtig prickelnd. Oder hätte ich immer schlecht gesagt, ich dachte, ja. Ja. Weil wenn man so, irgendwann, dann hast du zum Beispiel so eine Frau und dann spürst du ihre Gedanken und wie sie über dich denkt und was sie sich vorstellt, was sie sich wünscht und was sie fühlt, hat natürlich einen gewissen Effekt, wo du denkst, ist vielleicht, also wenn man dich mag oder nicht mag, vielen oft zu intim. Das ist wirklich, also jetzt ganz viele Sachen werden gar nicht mehr fragen, ne, aber viele Sachen, so allein diese Gefühlsstimmung, diese Körpergefühle, die sie so findet, emotional, das ist schon ziemlich krass, also das ist, so, also, ich was macht die so? Gar nichts. Echt? Ja, so mit Annika sind da eigentlich nicht sowas. Annika, die kuschelt mal irgendwie, das ist noch länger nicht, ja. Also irgendwann so nach 10 Jahren rumgefummelt, sind wir dann auch irgendwie aus dem Alter rausgewesen und sie hat noch irgendwann benutzt so voneinander. Also nicht, dass wir sie mögen, aber aha, und immer, die hat auch wenig Interesse am Rhythmus zu kuscheln, aber die mehr läuft da auch nicht. Wieso nicht? Wir wollen das beide nicht. Das klingt irgendwie blöd, aber so, wir haben das auch schon ausprobiert, aber irgendwie, wir hängen gerne miteinander ab, das Spaß und drum, aber so auf Sex verstehen wir beide nicht so. Also, das ist nicht so unser Ding. Also wir haben das probiert, also es ist ja nicht so, dass wir das ablehnen würden, aber irgendwie können wir das beide nicht haben, wir haben lieber so Spaß miteinander. Und eigentlich ist es irgendwie. Also früher haben wir das öfter gemacht, aber heutzutage irgendwie so, das haben wir, ich glaube, das ist jetzt eine Art Zertifizierungsfrage und dann irgendwie hängen wir so ab, diskutieren ein bisschen und irgendwie passiert aber nicht viel. Merkwürdig, ne? Mit wem bist du gerade zusammen? Keine Ahnung. Ja, ich sag mal, ein paar Sachen könnte ich jetzt interviewtechnisch sagen, aber das geht dann auch keiner sagen. Also, es sind einfach so Sachen, gerade mit näheren Umfeld bei Leuten, sind dann auch, ich sag mal, für Persönlichkeitsrechte da, ich sag mal, so, Also so Sachen, wenn einige so paar Sachen so für sich machen oder für ihre Sache, aber ich sag mal gerade in meinem persönlichen Umfeld da irgendwelche Sachen in die Welt zu setzen, was man dann macht oder was man nicht macht oder was man in seiner eigenen Ich-Welt erlebt, das ist zu was hier, oder erzähle ich nicht so viel darüber. Das sage ich gar nicht. Das ist einfach, das sind so Sachen, das ist einfach zu was hier, das ist einfach, für viele Leute, wir reden ja nicht mehr selber darüber, das sind so Sachen, das ist zu was hier, da reden wir nicht. Ich finde das ziemlich übel, wenn man dann da irgendwelche Sachen auspackt, die denkst, darüber dann, ich sag mal, irgendwie Leuten zu erzählen, was ihr euch zusammen ausdenkt oder wo du beide, ich sag mal, das ist ja fast doch schon mal die zwei Wochen im Internet, also wenn da irgendwelche Leute ankommen und dann wirklich so intime Details, die deine heimlichen Gedanken irgendwie so an Reporter weiterzugeben oder an Betreuer oder sonst irgendwelche Leute, das finde ich auch völlig in Ordnung. Also wenn ich jetzt mal erzähle, wie ich die Burg empfinde, dass sie so eine Panne sind zum Teil oder ganz erhebliche sicherheitliche Probleme haben. Wenn eine Sache, aber ich sag mal, so ganz intime Sachen aus den Gedanken von irgendeiner Freundin oder so, das geht dann so echt so ein bisschen über den normalen Datenschutz hinaus. Aber so, ja, also, das sind ein paar Sachen, finde ich okay, aber dann steht halt der Rose nicht auf der, das ist auch okay. Ich hab das auch gesagt, ich finde ich gut. Ja, das ist nicht schlimm. Aber ich sag mal, eigentlich, das sind einfach so Sachen, wo man so denkt, ich meine, wenn der ALS hat und gelebt, aber nichts so richtig spürt, ist natürlich das versucht zu sagen, okay, dann hat man zumindest telepathisch und gedacht, überwendete Gefühle von irgendwas, aber funktioniert nicht. Also nicht dass wir irgendwie, aber ja, das funktioniert nicht. Und es ist auch letztendlich auch nur so Gedanken. Also, ich sag mal, wäre es versuchen gewesen, wenn man da irgendwie leben könnte, dass zum Beispiel an mir praktisch, also telepathisch auf meinen Smartphone so ein Körpergefühl überträgt. Das ist ja eine gewisse Versuchung. Einfach statt zu sagen, beweg dich mal so für mich, um allein um das nachvollziehen zu können. Ne? Aber ich finde das total angenehm. Der Pedro wahrscheinlich auch. Aber einfach so, wenn ja zum Beispiel mit gezielten Verschenkungen, ne, gewisse Masten so dran zu legen, sodass ich praktisch eine Astralkörper, was glaube ich in der Magie habe, und zum Beispiel etwas machen kann, was ich sonst eigentlich nicht machen kann, das ist auch eine Versuchung. Ne? Das Dumme ist, dass verschiedene Sachen schwer sind. Also, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, wie Hawking jetzt viele, viele Jahre in diesem Zustand ist und man auch relativ wenig Erfahrung hat, wie das eigentlich ist mit dem Körper, man vergisst ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen. Und also, wir haben das mal ein bisschen versucht, aber er ist unheimlich schnell von so. Ich aber auch so gedachten körperlichen Aktivitäten erschafft. Da warte ich lieber so ein bisschen, bis er sich klar ist, also bis er wirklich so nachvollkommt, dass man vielleicht mal sich so zusammen vorstellt, so ein paar Schritte durch Fahrt zu gehen, das ist dann mal schon. Das ist schon mal schon genug. Also einfach, dass man mal so das Gefühl hat, so zum Beispiel, dass man irgendwie ein Gefühl hat. Ja, weil irgendwie scheint er da auch immer relativ schnell, ich sag mal, erschöpft zu sein. Ich versorge die so. Also, technisch ist es ja eine Vorstellung. Ich sag mal, an geistiger Kapazität soll es eben nicht mangeln, das jetzt vorzustellen. Ja. Aber ich finde das natürlich ganz schön aus. Zumindest in meiner Welt, also, wie ich das so wahrnehme. Ja. Also, das zumindest natürlich, ich weiß jetzt gar nicht. Das ist jetzt zum Beispiel einfach ein Problem. Ich hab da halt oft Talkings und, der hat Probleme, der hat ja ALS, ne? Und ich kann jetzt ja nicht sagen, das und das ist Hawkings Meinung. Das ist ja gerade bei der Telepathie schwierig, definitive Fakten zu haben. Also ich weiß einiges über das Emra-Modell, weiß, dass er früher mit Hawkings zusammen konnte. ich weiß nicht, über Penrose, dass der jetzt das ist halt ein brillanter Mathematiker, ne? Und es gibt auch immer so Mythen und Legenden rund um die beiden. Und Penrose hat ja schon, was weiß ich, wie viele Preise abgesahnt bei richtig vielen mathematischen Konzepten und so. Aha. Und die sind Realschüler und, ne, das ist jetzt, glaube ich, Cambridge DA-IT, ne? Die schreiben uns hier auf der E-Mail, um uns klar zu machen, hier, dass sie hier irgendwie